gesungen. Doch heut verdirbt dich altes Reich. Ein neues Herrenschlangen. Wenn hoch der letzte Stern verblasst und Wolken sich erröten, soll der, der heißen Herzens hasst, der Schlangenmächte töten.